Meine Kenntnisse der gewerkschaftlichen Organisation waren damals noch gleich null. Weder die Zweckmäßigkeit noch die Unzweckmäßigkeit ihres Bestehens hätte ich zu beweisen vermocht. Da man mir erklärte, dass ich eintreten müsse, lehnte ich ab. Ich begründete dies damit, dass ich die Sache nicht verstünde, mich aber überhaupt zu nichts zwingen lasse. Vielleicht war der erstere der Grund, warum man mich nicht sofort hinauswarf. Man mochte vielleicht hoffen, mich in einigen Tagen bekehrt oder mürbe gemacht zu haben. Jedenfalls hatte man sich darin gründlich getäuscht. Nach 14 Tagen konnte ich dann aber nicht mehr, auch wenn ich sonst noch gewollt hätte. In diesen 14 Tagen lernte ich meine Umgebung näher kennen, so dass mich keine Macht der Welt mehr zu einem Eintritt in eine Organisation hätte bewegen können, deren Träger mir inzwischen in so ungünstigem Lichte erschienen waren. Die ersten Tage waren ärgerlich. Mittags ging ein Teil in die zunächst gelegenen Wirtshäuser, während ein anderer am Bauplatz verblieb und dort ein meist sehr ärmliches Mittagsmahl verzehrte. Es waren dies die Verheirateten, denen ihre Frauen in armseligen Geschirren die Mittagssuppe brachten. Gegen Ende der Woche wurde diese Zahl immer größer, warum begriff ich erst später. Nun wurde politisiert. Ich trank meine Flasche Milch und aß mein Stück Brot irgendwo seitwärts und studierte vorsichtig meine neue Umgebung oder dachte über mein elendes Los nach. Dennoch hörte ich aber mehr als genug. Auch schien es mir oft, als ob man mit Absicht an mich heranrückte, um mich so vielleicht zu einer Stellungnahme zu veranlassen. Jedenfalls war das, was ich so vernahm, geeignet, mich aufs Äußerste aufzureizen. Man lehnte da alles ab. Die Nation als eine Erfindung der, wie oft musste ich allein dieses Wort hören, kapitalistischen Klassen, das Vaterland als Instrument der Bourgeois zur Ausbeutung der Arbeiterschaft, die Autorität des Gesetzes als Mittel zur Unterdrückung des Proletariats, die Schule als Institut zur Züchtung des Sklavenmaterials, aber auch der Sklavenhalter, die Religion als Mittel der Verblödung oder zur Ausbeutung bestimmten Volkes, die Moral als Zeichen dummer Schafsgeduld und so weiter. Es gab da rein gar nichts, was so nicht in den Kot einer entsetzlichen Tiefe gezogen wurde. Anfangs versuchte ich zu schweigen. Endlich ging es aber nicht mehr. Ich begann Stellung zu nehmen, begann zu widersprechen. Da musste ich allerdings erkennen, dass dies vollkommen aussichtslos war, solange ich nicht wenigstens bestimmte Kenntnisse über die nun einmal umstrittenen Punkte besaß. So begann ich in den Quellen zu spüren, aus denen sie ihre vermeintliche Weisheit zogen. Buch um Buch, Broschüre um Broschüre kam jetzt an die Reihe. Am Bau aber ging es nun oft hoch her. Ich stritt von Tag zu Tag besser auch über ihr eigenes Wissen informiert als meine Widersacher selber. Bis eines Tages jenes Mittel zur Anwendung kam, das freilich die Vernunft am leichtesten besiegt. Der Terror, die Gewalt. Einige der Wortführer der Gegenseite zwangen mich, entweder den Bau sofort zu verlassen oder vom Gerüst herunterzufliegen. Da ich allein war, Widerstand aussichtslos erschien, zog ich es vor, um einer Erfahrung reicher, den ersten Rat zu folgen. Ich ging. Vom Ekel erfüllt, aber zugleich doch so ergriffen, dass es mir ganz unmöglich gewesen wäre, der ganzen Sache nun den Rücken zu kehren. Nein, nach dem Aufschießen der ersten Empörung gewann die Halsstarrigkeit wieder Oberhand. Ich war fest entschlossen, dennoch wieder auf einen Bau zu gehen. Verstärkt wurde ich in diesem Entschlusse durch die Not, die einige Wochen später nach dem Verzehren des geringen ersparten Lohnes mich in ihre herzlosen Arme schloss. Nun musste ich, ob ich wollte oder nicht. Und das Spiel ging dann auch wieder von vorne los und ähnlich wie beim ersten Male zu enden. Damals rang ich mit meinem Inneren. Sind dies noch Menschen wert, einem großen Volke anzugehören? Eine qualvolle Frage. Denn wird sie mit Ja beantwortet, so ist der Kampf um ein Volkstum wirklich nicht mehr der Mühen und Opfer wert, die die Besten für einen solchen Auswurf zu bringen haben. Heißt die Antwort aber Nein, dann ist unser Volk schon arm an Menschen. Mit unruhiger Beklommenheit sah ich in solchen Tagen des Grübelns und Hineinbohrens die Masse der nicht mehr zu ihrem Volke zu rechnenden Anschwellen zu einem bedrohlichen Heere. Mit welchen anderen Gefühlen starrte ich nun in die endlosen Viererreihen einer eines Tages stattfindenden Massendemonstration Wiener Arbeiter? Fast 2 Stunden lang stand ich so da und beobachtete mit angehaltenen Atem den ungeheuren menschlichen Drachenwurm, der sich da langsam vorbeiwälzte. In banger Gedrücktheit verließ ich endlich den Platz und wanderte heimwärts. Unterwegs erblickte ich in einem Tabakladen die Arbeiterzeitung, das Zentralorgan der alten österreichischen Sozialdemokratie. In einem billigen Volkscafé, in das ich öfters ging, um Zeitungen zu lesen, lag sie auch aus. Allein konnte ich es bisher nicht über mich bringen, in dieses elende Blatt, dessen ganzer Ton auf mich wie geistiges Vitriol wirkte, länger als 2 Minuten hineinzusehen. Unter dem deprimierenden Eindruck der Demonstration trieb mich nun aber eine innere Stimme an, das Blatt einmal zu kaufen und es dann gründlich zu lesen. Abends besorgte ich dies dann auch unter Überwindung des in mir manchmal aufsteigenden Jähzorns über diese konzentrierte Lügenlösung. Mehr als aus aller theoretischen Literatur konnte ich nun aus dem täglichen Lesen der sozialdemokratischen Presse das innere Wesen dieser Gedankengänge studieren. Denn welch ein Unterschied zwischen den in der theoretischen Literatur schillernden Phrasen von Freiheit, Schönheit und Würde, dem irrlichternden, scheinbar tiefste Weisheit, mühsam ausdrückenden Wortgeflunker, der widerlich humanen Moral, alles mit der eisernen Stirne einer prophetischen Sicherheit dahingeschrieben, und der brutalen, vor keiner Niedertracht zurückschreckenden, mit jedem Mittel der Verleumdung und einer wahrhaft balkenbiegenden Lügenvirtuosität arbeitenden Tagespresse dieser Heilslehre der neuen Menschheit. Das eine ist bestimmt für die dummen Simpel aus mittleren und natürlich höheren Intelligenzschichten, das andere für die Masse. Für mich bedeutete das Vertiefen in Literatur und Presse dieser Lehre und Organisation das Wiederfinden zu meinem Volke. Was mir erst als unüberbrückbare Kluft erschien, sollte nun Anlass zu einer größeren Liebe als jemals zuvor werden. Nur ein Narr vermag bei Kenntnis dieser ungeheuren Vergiftungsarbeit das Opfer auch noch zu verdammen. Je mehr ich mich in den nächsten Jahren selbstständig machte, umso mehr wuchs mit steigender Entfernung der Blick für die inneren Ursachen der sozialdemokratischen Erfolge. Nun begriff ich die Bedeutung der brutalen Forderung, nur rote Zeitungen zu halten, nur rote Versammlungen zu besuchen, rote Bücher zu lesen und so weiter. In plastischer Klarheit sah ich das zwangsläufige Ergebnis dieser Lehre der Unduldsamkeit vor Augen. Die Psyche der breiten Masse ist nicht empfänglich für alles Halbe und Schwache. Gleich dem Weibe, dessen seelisches Empfinden weniger durch Gründe abstrakter Vernunft bestimmt wird, als durch solche einer undefinierbaren, gefühlsmäßigen Sehnsucht nach ergänzender Kraft und das sich deshalb lieber dem Stärkeren beugt, als den Schwächling beherrscht, liebt auch die Masse mehr den Herrscher als den Bittenden und fühlt sich im Innern mehr befriedigt durch eine Lehre, die keine andere neben sich duldet, als durch die Genehmigung liberaler Freiheit. Sie weiß mit ihr auch meist nur wenig anzufangen und fühlt sich sogar leicht verlassen. Die Unverschämtheit ihrer geistigen Terrorisierung kommt ihr ebenso wenig zum Bewusstsein wie die empörende Misshandlung ihrer menschlichen Freiheit, ahnt sie doch den inneren Irrsinn der ganzen Lehre in keiner Weise. So sieht sie nur die rücksichtslose Kraft und Brutalität ihrer zielbewussten Äußerungen, der sie sich endlich immer beugt. Wird der Sozialdemokratie eine Lehre von besserer Wahrhaftigkeit, aber gleicher Brutalität der Durchführung entgegengestellt, wird diese siegen, wenn auch nach schwerstem Kampfe.